Ich sehe das weiße Licht, doch etwas hält mich zurück. Doch ich weiß es nicht, bin ich ein Geist oder bin ich nur verrückt? Was mach ich hier? Ich bin auch ganz benommen. Was passiert mit mir? Wie bin ich hergekommen? Ich beginne zu verstehen, was mit mir passiert. Ich kann die Welt mit anderen Augen sehen. Ich beginne zu verstehen, was mit mir passiert. Ich kann die Welt mit anderen Augen sehen. Ich geh zu ihr, sie liegt im Bett, ich steh vor ihr. Ich red mit ihr, sie hört mich nicht. Wenn ich sie so sehe, denk ich darüber nach, was für ein Arsch ich war, was hab ich falsch gemacht. Ich beginne zu verstehen, was mit mir passiert. Ich kann die Welt mit anderen Augen sehen. Ich beginne zu verstehen, was mit mir passiert. Ich kann die Welt mit anderen Augen sehen. Ich beginne zu verstehen, was mit mir passiert. Ich kann die Welt mit anderen Augen sehen. Ich beginne zu verstehen, was mit mir passiert. Ich kann die Welt mit anderen Augen sehen. Ich beginne zu verstehen, was mit mir passiert. Ich kann die Welt mit anderen Augen sehen. Ich beginne zu verstehen, was mit mir passiert. Ich kann die Welt mit anderen Augen sehen.